Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4 und 3 Stunden Musik, die zum wesentlichen Teil aus Gruppen, Artists, Bands besteht, die mir in den letzten Tagen im niederländischen Groningen im Rahmen des Eurosonic Festivals über den Weg gelaufen sind. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, als die entsprechenden Künstler zu spielen, denn diese insgesamt, wie viele Tage waren es? 3,5 etwa, gehen ganz schön auf die Knochen und man hat alle Mühe und Not, das Material hinterher zu sichten und zu hören gleichwohl. Und ein bisschen schlafen will man am Ende des Tages natürlich auch noch. Aber nicht nur Groningen. Ich möchte beginnen mit einem Schotten namens John Clark, den ich schon in der letzten Woche hier ins Spiel gebracht habe. Er nennt sich I Am Machinery, ist ehemals Gitarrist der schottischen Indie-Gitarrenband Biz gewesen und als Debukas wendet er sich jetzt der eher elektronischen Musik zu als eben I Am Machinery. Yeah. Call me baby anymore. No one to hold me like you did before. Wonderful. Auch auf die Gefahr, dass ich im Folgenden ein paar Eulen nach Athen trage, erlaubt ganz kurz einige Rahmeninfos zu dem eben bereits erwähnten Eurosonic Festival, über das wir hier bei 1Live, insbesondere in Plan B, seit Jahren sehr ausführlich berichten. Deshalb werden es einige wahlweise daher oder aus anderen Quellen oder sei es, dass sie persönlich da gewesen sind, schon wissen. Dieses Eurosonic Festival findet jedes Jahr im Januar statt. Es geht, je nachdem, wann man natürlich anreist, über 3 oder auch 2 Tage. Der erste Tag, der Mittwoch, hat ein reduziertes Programm. Viele Bands treten auf, die in den folgenden Tagen ein weiteres Mal auftreten werden. Für Leute, die möglichst viel sehen und hören wollen, ist das von Vorteil, denn sie können am Mittwoch Acts sehen, die ihnen dabei helfen, in den folgenden 2 Tagen, Donnerstag, Freitag, eben etwas entzerrter ihr persönliches Programm zu gestalten. Der Samstag ist dann als Norderslag Festival ausschließlich niederländischen Bands vorenthalten. Am Ende mögen es rund 250 Gruppen aus ganz Europa sein, die dort jährlich zusammenkommen. Das Festival ist immer eine Stunde, nachdem es bekannt gegeben wird im Netz, ausverkauft. 15.000 Besucher sind es ungefähr, die die zahlreichen Clubs in der Stadt Groningen, 250.000 Einwohner, eine sehr dichte, kompakte, wunderschöne Innenstadt. Die Clubs sind allesamt relativ fußläufig zu erreichen, die diese Clubs eben bevölkern. So viel mal zu den Fakten des Eurosonic Festivals, bei dem eben kaum arriviertere Acts starten, sondern meistens Gruppen, von denen man bisher kaum oder nur wenig oder bisweilen auch gar nichts gehört hat. Das ging mir persönlich bei der gerade gehörten Formation, die ich hier gespielt habe. Sie kommt aus Island. 3 Frauen, sie sind Schwestern, stehen auf der Bühne und singen im Grunde relativ unverfänglich wirkende Melodien, die mich bisweilen bei dem Auftritt der insgesamt 4 Leute im altgedienten Groninger Club Vera sogar an Gesangsgruppen wie zum Beispiel die Frauenformation Bananarama denken ließen, wenn da nicht der 4. im Bunde wäre. Das ist ein Typ, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, namens Fried Finur Sigurdsson, der in der Vergangenheit auch schon mal bei dem Dancefloor-Kollektiv Gus Gus mitgewirkt hat. Und der hat dem Outfit des Quartetts wirklich großartige Produktionen auf den Leib geschneidert. Ich stand vergleichsweise vorne bei diesem Auftritt und bekam seine Basslines dermaßen in die Magengrube, dass ich gestehen musste, sie beeindruckten mich. In der gleichen Nacht, Stunden später, habe ich das Quartett dann noch getroffen und ihnen gegenüber diesen Eindruck in aller Kürze mitgeteilt und bingo, die Bemerkungen schienen zu treffen, denn Fried Finur Sigurdsson, der Produzent, bestätigte oder erzählte mir, dass die Basslines bei ihm das A und O sind und den im Grunde größten Teil der Produktionszeit bei ihm einnehmen. Es gibt nur einen Titel, der bisher regulär veröffentlicht worden ist und den hat Fried Finur mir heute am späten Nachmittag dankenswerterweise zugespielt. Ain't Got Nobody von Sissy Eye. Das ist die Formation aus Island, von der ich die ganze Zeit rede. Er und 3 Schwestern, die dezent tanzenderweise auf der Bühne stehen. Ich finde, das kommt ganz gut rüber. Sich teilweise so ein bisschen kostümiert haben, die Augenpartien extrem abgedunkelt haben mit Schminke, mit Farbe und das macht auch optisch was her. Sissy Eye, Ain't Got Nobody. Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben und wer in Groningen zu bestimmten Auftritten in bestimmten Clubs, sagen wir mal erst 3 Minuten vorher anläuft, der muss damit rechnen, sich wahlweise in eine 70, 80 Meter lange Schlange zu stellen. Oder wenn es ganz schlimm kommt, dann ist unmittelbar vor der Tür auch noch zusätzlich eine gigantische Traube. Nun hatten die Veranstalter mir als Journalist zwar ein Bändchen um den Arm gegeben, mit dem ich eigentlich mich immer so ein bisschen durchfuschen, durchschmuggeln kann. Aber bei dem nächsten Act, den ich hier spielen möchte, ging wirklich rein gar nichts. Ich kam nicht rein und musste mir hinterher von einer ganzen Reihe von Leuten berichten lassen, dass ich da ein vermutlich wirklich sehr starkes Konzert verpasst hatte, des britischen Duos Jungle, das im abgelaufenen Jahr 2013 gerade einmal 2 Singles bisher nur veröffentlicht hat, die aber einen famosen Groove haben, die hier und da sogar so ein bisschen klingen wie Post-Punk in der mild flavored version, also ganz milde inszeniert. Wir werden das insbesondere hier beim jetzt folgenden Track hören, der so großartige Gitarren hat, die man sich damals durchaus auch von Killing Joke oder Gang of Four hätte vorstellen können, die hier aber so ganz milde, so sacht eingestreut werden im Titel Platoon von Jungle. Wir sind hier bei 1Live4. Spätestens seit ABBA erwächst dem sogenannten Mutterland der Popmusik England traditionell die größte kontinentale Gefahr aus Schweden. Und so ist es kein Zufall, dass mir hier eine ganze Reihe von schwedischen Acts in diesen Minuten jetzt unterkommen bzw. unterkommen werden. Mit wem anders könnte ich beginnen als mit dieser Frau, die ich nicht gesehen habe in Groningen wegen ihrer Songs, von denen ich absolut nicht wusste, welchen Zuschnitt die gegebenenfalls haben würde. Nein, ich wollte sie sehen. Sie ist stark, sie ist cool, sie ist tough und sie haut jeden weg, selbst die schlimmste aller Krankheiten, den Krebs, den sie besiegt hat. Jenny Wilson, zu der ich gleich noch 2-3 weitere Sätze sagen möchte. Zunächst ein weiterer Track aus Schweden, nicht in Groningen vertreten, trotzdem gut hier mal zu hören, I Break Horses. 1 Live, hier ein paar Anmerkungen, Musik natürlich zu dem Eurosonic Festival 2014, das soeben im niederländischen Groningen zu Ende gegangen ist und natürlich neben den zahllosen Clubkonzerten auch echte Feierlichkeiten präsentiert. Allen voranzunennen ist da das European Border oder der European Border Breakers Award. Ein Publikumspreis per Voting kann meines Wissens jeder die Gewinnerband aus einem der europäischen Länder bestimmen, die im Grunde nur ein wesentliches Kriterium erfüllen muss, das nämlich, dass sie zusätzlich zu Erfolgen in ihrem Heimatland als Newcomer-Band auch im Ausland im abgelaufenen Jahr 2013 also für Furore sorgen konnte. Gewonnen hat diesen European Border Breakers Award eine irische Band, Codaline. Da muss ich gestehen, die gefiel mir überhaupt nicht wie die Mehrzahl der auf der Bühne auftretenden Bands am Mittwochabend. Selbstkritisch musste ich mir zugestehen, dass sich mein persönlicher Geschmack da offensichtlich über all die Jahre doch ein bisschen von dem entfernt hat, was man landläufig gar nicht verächtlich Mainstream nennen muss, nennen darf oder schlicht und ergreifend nennt. Jaco Gardner gefiel mir natürlich, eine isländische Band, deren Namen ich vergessen habe, hat mir auch gefallen. Der große Rest war mir irgendwie nicht so richtig geheuer. Zumal auch einige Beiträge, Woodkid oder Icona Pop oder auch Zed aus Deutschland, bedauerlicherweise gar nicht persönlich anwesend waren, sondern nur mit den üblichen Videobotschaften am Start waren. Das nur dazu. Zusätzlich zu diesem Preis gibt es auch einen Festival Award und da gibt es einen Preis für das beste mittelgroße Medium-Sized Festival. Diesen Preis hat in diesem Jahr das Melt Festival gewonnen und damit verbunden eben auch die Agentur, die das Festival betreut, Melt Booking, die zusätzlich einen Preis bekam. Sie sitzt in Berlin. Diese Agentur ist letztlich aus dem Melt Festival hervorgegangen. Für das Berlin Festival gab es einen weiteren Preis bezüglich des besten Line-Ups. Ich erwähne das deshalb, weil Melt Booking nun hergegangen ist und die eben bereits erwähnte und gespielte Jenny Wilson unter Vertrag genommen hat, sodass Jenny Wilson aus Schweden erstmals nach Deutschland kommen wird seit langer, langer, langer Zeit, wenn sie denn je überhaupt hier gespielt hat. Diese großartige, charismatische Frau hinter den Tasten, hinterm Klavier, hinter Synthesizern, die in der Lage ist, eine Ballade, die chansonhafte Züge trägt, im Laufe von wenigen Minuten in einen absoluten Elektro-Stomper zu verwandeln, mit Hilfe natürlich ihrer Band, zu der auch seit jeher ihre Schwester zählt, die für sich genommen auch eine Show ist, so cool, wie sie da steht mit ihrer Gitarre, den ganzen Auftritt lang technische Probleme hatte, die sie aber weglächelte, während ihre Schwester Jenny einen Jüngling nach oben zog und mit ihm spielte. Sie machte ihn gewissermaßen zu ihrem Disco-Boy und wären wir in der freien Wildbahn gewesen, hätte man fürchten müssen, dass dieser junge Kerl als junges Gnu womöglicherweise von ihr, die wie eine Löwin wirkt, ich übertreibe nicht, vor unser aller Augen genüsslich verzehrt worden wäre. Gott bewahre. Jenny Wilson, Melt Booking. Das finde ich stark. Und gerade haben wir erneut aus Schweden eine junge Frau gehört, die heißt Elephant. Die trat oben im Norden der Stadt auf, im Simplon. Sie wurde im Vorfeld so ein bisschen verglichen mit MIA. Diese Vergleiche habe ich offen gestanden nicht ganz nachvollziehen können. Sie war unterhaltsam, sie tobte über die Bühne wie ein Irrwisch-Derwisch. Aber ich fand ihre Musik bei weitem nicht komplex oder tiefgehend genug, um hier entsprechende MIA-Vergleiche anzustellen. Stattdessen musste ich an eine Schwedin aus den 90er Jahren denken, von der ich ein fürchterliches Gerücht gehört hatte. Ihr wisst ja oder könnt euch vorstellen, solche Festivals, viel Blabla, es wird viel gemurmelt, viele Gerüchte, man hat etwas gehört. Es heißt, die Frau, die ich jetzt spiele, sei völlig verarmt, bis vor wenigen Jahren noch durch die Straßen von Stockholm als Obdachlose gezogen und habe sich ihr Essen zusammenstehlen müssen. Ich habe versucht, das nach meiner Ankunft in Deutschland zu recherchieren und muss gestehen, es stimmt. Mr. Open Sesame Easy. Open Sesame ist einer der großen Hits von Leila Kay aus insbesondere den 90er Jahren, wo sie eine ganze Reihe von Welthits vorzuweisen hatte. Ich habe den Namen gegenüber Jüngeren mal fallen lassen, die so 20, 25 Jahre alt sind. Niemand kennt sie mehr. Leila Kay, die dann so um die 2000er-Wende herum wohl total verarmt ist, als Obdachlose lebte, ihr Essen sich zusammenstehlen musste, bis das die entsprechende Plattenfirma von ihr, die ehemalige, wohl mitbekam und einige Benefits-Aktionen startete. Zuletzt soll sie hier und da vereinzelt auch wieder zu hören gewesen sein, wie es ihr geht, wie es ihr insbesondere materiell geht, habe ich in der Kürze der Zeit nicht herausfinden können. Das war einer ihrer großen Hits aus den 90ern, Open Sesame, Leila Kay. Ich möchte jetzt weitermachen mit dem Amerikaner Lee Bannon, den ich bereits in der letzten Woche spielte, Alternate Endings, ein, wenn man so will, Jungle-Drum-and-Bass-Album, Very, Very Special. Live, ladies and gentlemen, meine persönliche Cosmic Rock Experience betreffend Eurosonic 2014 kommt aus Norwegen, heißt Electric Eye und wir hören die Band bis zu den Infos in einigen Minuten. Davor, ganz kurz, haben wir den Amerikaner Bill Laswell gehört, der sein Projekt Material in den 90er Jahren verschiedene Male nochmal wachgerufen hat, unter anderem mit dem Trompeter Graham Haines und Turn the Screw für eine Compilation beisteuerte, die in den 90ern erschien und den Titel Submerged trug bzw. trägt. Bis gleich. 1Live 4. Okay, ich möchte weitermachen und habe hier vor mir unter anderem einen Stadtplan von Groningen liegen, denn sich diese Straßen nun auswendig zu merken, das halte ich für nahezu unmöglich. Es sei denn, man ist einer dieser großen, weltberühmten Schachspieler wie Kasparov oder, wie hieß er gleich, Bobby Fischer. Aber das bin ich nun mal, wie ich hier gestehen muss, leider nicht. Also Stadtplan. Ich hatte die zuletzt gehörte Band, ich fand die absolut großartig. Die spielten sehr spät in einem kleinen Laden, der heißt Spiegel. Oder The Spiegel, sollte ich korrekterweise sagen. Und der liegt, Achtung, jetzt hab ich's, in der Peperstraat, also möglicherweise Pfefferstraße. Da liegen viele, viele andere Läden. Das ist so unmittelbar im Zentrum von Groningen, vom großen Markt, vom Grote Markt, vielleicht 150 Meter gerade einmal entfernt. Ein Amüsierschuppen nach dem anderen. Während eines Festivals glaubt man nun, oh, hier laufen immer nur starke Konzerte, Indie-Bands nach vorne gedacht. Dem ist bei weitem nicht so, wenn das Eurosonic nicht gerade durch die Stadt zieht. Ich habe mir von Eingeweihten erzählen lassen, dass insbesondere viele niederländische Studenten, die in Groningen studieren, den Brauch haben, sich an Wochenenden oft als Tiere zu verkleiden. Also sie ziehen Masken auf, das kann ein Elefant sein, eine Maus, eine Giraffe. Ich muss das hier nicht alles aufzählen. Und dann ziehen sie in diese Läden und hören also das, was wir hierzulande gerne auch mal als Schlagermusik bezeichnen. Hintergrund ist, dass es zahlreiche, Achtung, nicht Studentenverbindungen, sondern Studentenvereinigungen gibt und die pflegen da gewisse Brauchtümer und infolge dieser Brauchtümer laufen die da eben als Tiere rum. Und einem solchen Tier möchte ich offen gestanden, so ohne jede Vorwarnung, nicht begegnen in einer schmalen Gasse. Und die geht von der Peperstraat, also verdachtsweise Pfefferstraße, hin zur Osterstraat. Ist ungefähr 200 Meter lang, 2 Meter breit, wirklich nicht breiter, stockfinster, rechts und links nur altertümlich anmutende Häuserwände, ganz schummrige, vielleicht bestenfalls 3 oder 4 Laternen. Und irgendwo in dieser Gasse soll sich angeblich meinen Informationen zufolge eine Treppe befinden. Und diese Treppe suchte ich. Vorher hatte ich aber diese Band gesehen, Electric Eye, elektrisches Auge. Wer wollte eine solche Gruppe nicht sehen? Die Gruppe kommt aus Norwegen, hatte circa um Mitternacht im The Spiegel gespielt und dafür gesorgt, dass die Zeit irgendwie stehen blieb. Das war ein wirklich fulminantes, großartiges Konzert mit spacigen Rocktrips, mit reduzierteren Passagen, wo die Band dann durchaus klingen konnte, wie zum Beispiel die Amerikaner von Explosions in the Sky, also eher in Richtung Melodic Post-Rock, aber es war immerzu großartig. Mit dieser Treppe möchte ich dann gleich weitermachen zu gegebener Zeit. Zunächst möchte ich eine Band spielen, die ich mir nicht angeschaut habe, um einem ehernen Prinzip zu folgen, das ich mir irgendwann auferlegt habe, nämlich mir nie eine Band zweimal innerhalb kürzester Zeit anzugucken. No risk, no fun, no pain, no game, also kein Schmerz, kein Spiel, ihr kennt diese Sprüche. Und deshalb habe ich in diesem Fall wirklich schweren Herzens auf eine Gruppe verzichtet, die mich im letzten Sommer auf dem Haldern-Festival so eingenommen hatte, so begeistert und beeindruckt hatte, die gleichwohl jetzt auch auf dem Eurosonic-Festival zu hören war und die bei einer ganzen Reihe von Leuten, die sie möglicherweise zum ersten Mal gesehen und gehört haben, zu den abschließenden Favoriten des Festivals zählte. Es ist die Londoner Folk-Pop-Band Bears Den, mit der ich hier zunächst weitermachen möchte. Eyes a guard, you listening? I watched it from afar.

reason, 'cause hope seems to end. Let's dance the way through it. How about a new way to pray? I'm not afraid to die. 1 Live 4. Jetzt habe ich hier ein bisschen, bin ich kalt erwischt worden von dem plötzlichen Schluss der gerade gehörten Platte, die uns tief in die Vergangenheit geführt hat. Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity mit dem Doors-Titel Light My Fire. Aber ich glaube, es gab durchaus Grund, das zu tun. Denn davor habe ich eine Frau gespielt, die ich in Groningen, ich kann fast nicht sagen gesehen, aber doch immerhin gehört habe. Es gibt unmittelbar nahe des Grote-Marktes, den ich jetzt schon erwähnt habe, des großen Marktes in der absoluten Mitte der Groninger Innenstadt, eine der Stichstraßen, der Einkaufsstraßen, die auf dem Platz laufen. Und an dieser Straße liegt ein Plattenladen, Plato. Dort treten traditionell nachmittags Bands auf, spielen ihr Programm so ein bisschen runtergestrippt, akustisch bisweilen daher, um es dann abends in voller Montur in den Clubs zu spielen. Und neben diesem Plato gibt es ein Café, das Coffee Company, das ebenfalls da allerdings brutalst möglich runtergestrippte akustische Konzerte anbietet. Ein länglicher Raum mit ebenso langen Tischen, an denen die Leute sitzen, so Kaffee, Kuchen, und überall, wo auch nur die kleinste Nische frei ist, stehen welche. Der Laden ist gerammelt voll und auch die Tür nochmal mit 20, 30 Leuten besetzt, und wenn man da dann steht, im Grunde draußen im Regen, dann ist die Lust, ein Konzert zu hören, nicht sonderlich groß. Und ich hatte mir bei diesem Artist, von dem ich kaum etwas sah, wir haben ihn eben gehört, beziehungsweise sie, bestenfalls 2 Minuten gegeben. Es wurden am Ende 20 daraus und ich war ein bisschen durchnässt, aber sei es drum, gehört und ein ganz klein bisschen gesehen hatte ich die Belgierin Melanie de Baggio, die ich eben gespielt habe mit einem Titel aus ihrem Album No Deal, das, wie ich mir habe erzählen lassen, im März offiziell auch bei uns in Deutschland veröffentlicht werden soll, das es aber im benachbarten Plattenladen Plato nun schon gab. Und ich hatte es eben gesagt, no pain, no game. Also habe ich dann schweren Herzens mir das Ding natürlich unter den Nagel gerissen und, das betone ich natürlich, auch bezahlt. Also nicht falsch verstehen, mit unter den Nagel reißen. Großartige Platte von Melanie de Baggio. Wenn die die Querflöte an den Mund führte, lag ein echter Zauber da in der Luft. So habe ich es zumindest empfunden. Ja, in die Vergangenheit gehen, das bietet sich immer wieder an. Und wenn ich das, was ich gesehen habe und was so insgesamt am Start war, einfach mal Revue passieren lasse, dann würde ich sagen, abseits der traditionell halbwegs oder gänzlich erfolgreichen Nationen in Sachen Popmusik, Schweden, England, Deutschland, Frankreich, mit Abstrichen auch die Niederlande, Belgien, gibt es ein Land, wo ich sagen würde, Achtung, da passiert was. Ungeahnt der vielen heftigen sozialen Probleme, der großen Ungerechtigkeiten, die sich in diesem Land abspielen zwischen Arm und Reich. Ich rede von Griechenland. Seit einiger Zeit begegnen mir Bands, nicht in Hülle und Fülle, aber wenn sie mir begegnen, von dort kommend, bin ich regelmäßig begeistert. Und das hängt in vielen Fällen mit einem Label aus Griechenland zusammen, das heißt Inner Ear Records, hat natürlich auch eine cool aufgemachte Website, die sich besuchen lässt. Und Inner Ear hängt auch mit einer Gruppe zusammen, die ich gleich spielen möchte. Gleich heißt, dass ich etwas vorwegschiebe beziehungsweise spiele, nämlich einen Mann, der das Album dieser Gruppe, das im Übrigen oder bei dem im Übrigen auch ein junger Kerl aus Köln als Labelbetreiber neben Inner Ear beteiligt ist. Wie das genau aussieht, das muss ich noch eruieren, und wir werden diese Band im Übrigen auch hier gleich nicht zuletzt gehört haben. Da ist ein Mann wieder in die Gegenwart gespült worden, von dem ich persönlich ewig lang nichts mehr gehört hatte. Er Er nämlich soll der Produzent, der Co-Produzent der Gruppe sein, von der ich die ganze Zeit rede, die aus Griechenland kommt. Teilweise zumindest, es sind auch ein, zwei Engländer dabei. Electric Litany heißt diese Gruppe, die ich gleich spielen werde. Zunächst aber Musik von dem Co-Produzenten des Albums. Und auch dafür müssen wir eben wieder ein bisschen zurückgehen, in diesem Fall in die Mitte der 70er Jahre. 1 Live 4, bisherhin mal, Alan Parsons ist derjenige, den wir eben gehört haben mit Musik seiner Alan Parsons Project aus 1975. Der Mann war zunächst im Studio aktiv gewesen als Techniker, als Soundingenieur, hatte unter anderem für Pink Floyd gearbeitet, bevor er sein eigenes Projekt Alan Parsons Project eben ins Leben rief. Und ich muss gestehen, ich hatte die Platte wirklich Dekaden, Ewigkeiten nicht mehr gehört und habe sie dann heute so ganz vorsichtig abgeschmeckt, um dann letztlich zu der Entscheidung zu kommen, ja, man kann sowas eigentlich mal wieder spielen. Zumal Alan Parsons, wie gesagt, als Co-Produzent gilt, zumindest einiger Tracks der griechisch-britischen Band, die ich dann jetzt hier gerade gespielt habe, Electric Litany. Wie in den ganzen Jahren zuvor hatte ich in Groningen während der Zeit des Eurosonic Festivals einen Gastgeber. Ich war privat untergekommen. Die Zimmer in Groningen in Hotels, sagen wir einfach mal Mittelklasse-Hotels, sind schon recht teuer. 160 Euro für ein Einzelzimmer darf man da locker mal berappen. Und außerdem ist es immer eine große Freude, bei meinem Freund in Groningen da unterzukriechen, dem ich bei Gelegenheit mal gesagt hatte, du, ich komme gar nicht umhin, dich in den Sendungen über Groningen auch mal namentlich oder aber mit deinem Spitznamen zu erwähnen. Bei denen, die diese Sendung dann hören oder vielleicht regelmäßig hören, hast du vermutlich durchaus einen Namen, bist also nicht ganz unbekannt. Er hatte das mit einer wegwerfenden Handbewegung quittiert und mir gesagt, ach meine Güte, wer in Deutschland soll mich denn bitte schön kennen. Dass sehr wohl es Leute gibt, die ihn kennen, das sollte sich noch weisen auf diesem Festival, zu dem ich am Mittwoch der vergangenen Woche, also vor einigen Tagen eben, reichlich aufgewühlt gefahren war, mit gemischten Gefühlen aufgewühlt deshalb, weil im positiven Sinne ein Vinyl mit der Post gekommen war, das mir jemand geschickt hatte, mit dem ich seit einigen Jahren jetzt schon in einem freundschaftlichen E-Mail-Verkehr stehe, sehr lose, immer mal so von Zeit zu Zeit. Er ist Engländer, hat sich irgendwann mal in Deutsch bei mir mit einer E-Mail gemeldet, die er wohl mit einem Übersetzungsprogramm vom Englischen ins Deutsche gewandelt hatte und sprach davon, er sei eben Engländer, er sei Kopf eines Labels gewesen, Skull Disco, und habe jetzt unter eigenem Namen eine neue Schallplatte leer gemacht, so schrieb er. So süß und so liebenswert, dass ich mich total bei ihm bedankt habe, und dieses Verhältnis, wenn man es so nennen will, besteht bis heute fort. Ich habe das neue Vinyl von Sam Shackleton persönlich zugeschickt bekommen. Das war eine riesige Freude, das im Übrigen auch erst in einigen Tagen offiziell erscheinen wird. Ich will es heute noch spielen, nicht aufgrund dieser, sagen wir mal, halbwegs freundschaftlichen Bande, sondern weil es einfach überragend wieder einmal ist. Das war die positive Seite. Die negative ist, dass ein Mann, dessen Musik mich seit knapp 20 Jahren immer mal wieder begleitet hat, in der vergangenen Woche ganz überraschend im Alter von erst 51 Jahren verstorben ist. Der britische Acid-Jazz-Gitarrist Ronnie Jordan, nämlich, den ich bevorzugt immer mal wieder gerne an der Seite des Japaners DJ Crush gespielt habe, was ich auch in diesem Fall machen möchte. Rest in Peace, Ronnie Jordan. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, Ronnie Jordan meets DJ Crush, ein Mini-Album aus den 90er Jahren, Bad Brothers, so heißt es, und daraus spiele ich hier den Titeltrack. Wir hatten die Griechen, die im Übrigen auch durch Larry Goss hervorragend vertreten waren, der eine Live-Show bot und dann auch noch im Subsonic, einer ehemaligen Puffbar direkt am Grotemarkt, Treppe runter, sehr cooler Laden, dort gegen 1 Uhr nachts am Freitag einen fantastischen DJ-Set lieferte. Aber ich will herüberschwenken zu den Finnen, die im letzten Jahr mit weit über 12 Acts vertreten waren. Sie standen als Nation, als musikalische Nation im Blickpunkt des Eurosonic Festival 2013. In diesem Jahr war das den Österreichern vorbehalten, auf die ich gleich auch noch natürlich zu sprechen kommen werde. Zunächst aber die Finnen. Da gibt es einen Rapper, der vielen Leuten glattweg die Schuhe ausgezogen hat mit einer tierischen Technik, einer überragenden sogenannten Double-Time-Reimtechnik, aber auch großartigen Breaks eben. Sein Name ist Noah Kinn. Er ist, viele halten ihn für einen Briten, er ist in Wahrheit ein Finne. Shooting Stars ist eine Nummer, die wir jetzt in einer Version hören, der nämlich von Desto. Auch Desto ist ein Finne und groß geworden gewissermaßen im Post-Dubstep-Zeitalter. Er legte gegenüber vom Simplon im Plattform-Theater auf und bestach durch eine Mischung aus, ja sagen wir ruhig, Post-Dubstep, aus Footwork, Jungle und auch Trap-Musik. Und das hört man seinem Remix, wenn man so will, von dem Rapper Noah Kinn auch an. Shooting Stars im Desto-Remix ist eine ganz superb ausgefallene Nummer, mit der ich weitermachen möchte. Stand in line, we all have our time like any watch, but some get paid and praised while many watch them do what they do best, but that's not what they are. They are like any stars, bound to die like we are. So I give you Hollywood without the fake makeup and try and wake up the inner potential that is cased up within your heart and soul. See, none of these cats are any better than you or me. Get information, their information isn't necessary when everyone around is just another adversary. Always trying to be better than ever, but maybe you should try and figure out why they are up there in the heavens. Only difference is now they got cash. All that the sum of sacrifices made in the past. Innocent blood mixed with guilty but conscious decisions, leading to shitty but constant admission. Admission, admission, admission, admission, admission, admission, admission, admission. Shooting stars. Shooting stars. Red in the first place. Thanks to your blood, it is now stained. Stay, stay, stay, stay, stay, stay, stay. I'm working hard for your credit and respect, but they wouldn't flex their neck if it wasn't about a check. They call each other stars, but the only thing about them that shine is their fucking foreheads with no powder on. Shooting stars is my target. Watch me shoot them off their orbit. Leave them looking for a new home like an orphan. Oh shit. Where's our 15 minutes? He gave me 5 and he still tried to two-sit it. I ain't trying to take what's yours like Robin Hood, but taking back what's mine, this Robin's good, so what's good? We are and you ain't, get out with your face paint, your clowns, your train left, so you stay late. The head start is now, it's time to start running. All the wordsmiths, now the time to start gunning. No mercy, notice we all thirsty and hungry regardless. Sincerely talented artists. Shooting stars now. Like this.

On new group, I get sonic, mental, celluloid, sickle cell like swamp, warp reflex, electroids. More virus in my planet, moon, we multiply like clone. Rearmed, casual ministry of freedom. 1 Live 4 Bevor ich weitermache, entschuldigt bitte, wenn ich mich räuspere. Natürlich ist mir die Stimme zwischendurch auch mal ein bisschen verloren gegangen. Die Räume haben teilweise eine extreme hohe Luftfeuchtigkeit, kennt ihr das? Und wenn man dann irgendwen im Gedränge sieht, ruft achtmal seinen Namen, irgendwie wird man da blitzschnell heiser. Und da muss ich wohl hier noch ein bisschen nachbezahlen, nachblechen. In der Hinsicht. Erlaubt bitte, dass ich ganz kurz noch zwei, drei Sätze sage zu den gerade gehörten Tracks. Einmal ganz zum Schluss hörten wir einen Titel aus dem neuen Album des Franzosen Feeds, sein Debütalbum Instant Alpha. Er war nicht auf dem Eurosonic Festival in Groningen, gleichwohl aber die zuvor gehörten. Nachdem ich die Zusammenarbeit zwischen Noah Kinn aus Finnland und dem ebenfalls aus Finnland kommenden Produzenten Remixer Desto hier beendet hatte, kam eine Belgierin ins Bild gewissermaßen. Die ist so großartig, so liebenswert und in der Lage, eine Bühne ganz alleine komplett auszufüllen. Viele kritisieren das mehr und mehr. Ich höre das links, rechts, vorne, hinten. Man sieht nur noch so viele Solo-Artists. Die Bands werden immer weniger. Nun, bei 250 Acts in Groningen gab es natürlich jede Menge Bands, aber der Eindruck als solcher ist nicht ganz vom Tisch zu wischen. Ich stelle mir einfach vor, wenn ich an große Festivalbühnen im Sommer denke, so ganz leicht ist das vielleicht bisweilen nicht. Die Coelie aus Belgien, jedenfalls die kann es. Die ist so, ich will ihr nicht zu nahe treten oder sonst was, sie kommt so wie ein guter Freund, wie eine gute Freundin auf die Bühne. Sie ist so klar, sie ist so geerdet, so natürlich, spricht die Leute unheimlich direkt an und hatte ihren Freund und Manager mit den Nils. Beide kommen ursprünglich aus Antwerpen, sind, weil sie mit dieser Stadt musikalisch auch letztendlich nicht so klarkommen, inzwischen nach Gent gezogen, ebenfalls natürlich in Belgien, und waren nicht die einzigen aus Gent, das kann ich vorwegnehmen, die dieses Festival besucht haben. Auch andere sind von der Aura, von dem Charme von Coelie begeistert. Kanye West zum Beispiel, auf dessen Aftershow-Partys, es sollen mehrere gewesen sein, sie bereits auftreten durfte. Ebenso war sie vorgesehen für das Vorprogramm des Amerikaners Pharoah Monch, musste die Auftritte mit ihm aber leider krankheitsbedingt absagen. Ich hoffe, dass wir von ihr und ihrem souligen Rap noch mehr hören werden als das, was ich da eben gespielt habe aus ihrer EP Ra, The Soulful Year. Danach habe ich Linkoban gespielt, dann, ich war extrem neugierig, seit geraumer Zeit gibt es ein, zwei Tracks von Dena, einer meines Wissens gebürtigen Bulgarin, die schon lange Zeit in Berlin lebt, die so durch die Clubs wabern. Sie selber verdingt sich gelegentlich auch als DJ, war zuletzt beim Konzert der Kalifornierin Banks, das in Köln stattfand, hinter den Plattentellern. Ich hatte sie noch nie live gesehen und war extrem neugierig darauf, wie gebärdet sie sich so, wie tritt sie auf. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin total begeistert von Dena. Im nächsten Monat, und das ist sicherlich auch gut so, erscheint endlich ihr Debütalbum mit dem Titel Flash, aus dem ich bereits Musik gespielt habe, sodass wir nicht immer und ewig Cash, Diamond Rings und Swimmingpools von ihr hören müssen, das gleichwohl natürlich mit auf dem Album ist. Wie sie überhaupt in Berlin sich in einer finnischen Community bewegt, Kaiku heißt diese Community, von der ich einen mal zufällig kennenlernte und wir stellten dann fest, wir waren vor Ewigkeiten mal zusammen über die damalige Kölner Popcom gelaufen. Ein Typ von den Opel Bastards. Dena. Und die besagte Linkoban ist eine Asiatin aus Kopenhagen in Dänemark, deren Karriere, wenn ich das vielleicht so nennen darf, ein wenig ins Stocken geraten war. Super Billion Records, ihr bisheriges Label, das von Lucy Love aus Dänemark, hatte sie nicht so richtig nach vorne bringen können. Jetzt hat sie das Label gewechselt und auch für Deutschland einen Booking-Vertrag oder wie immer man das nennen mag, unterschrieben, eben bei der im Laufe dieser Sendung schon erwähnten Berliner Booking-Agentur meldet, sodass zu hoffen ist, dass Linkobahn, die ebenfalls sehr sympathisch rüberkommt, demnächst öfters in Deutschland zu sehen ist. Als sie spielte im Platform Theater oben im Norden der Innenstadt schräg gegenüber vom Simplon, hatte ich einen jungen Fotografen mit an meiner Seite. Wir sind befreundet. Sein Name ist Gerrit Staszewski. Er ist hier und da bekannt geworden durch ein Buch, innerhalb dessen er nur die Schuhe von Rockstars fotografiert hat. Dancing Shoes heißt dieses Buch mit Bildern von Beth Ditto, ihren Schuhen, natürlich den Strokes und vielen mehr. Gerrit und ich schlichen uns nach dem Konzert von Linkobahn hinter die Bühne. Denn wir hatten einen Plan. Er wollte sie fotografieren und ich wollte versuchen, Musik, neuere Musik von Linkobahn zu bekommen. Beide gelangten wir ans Ziel. Ihm gelang es, Linkobahn in die Damentoilette, gewissermaßen in ein Fenster hineinzudrücken, wo er sie dann fotografierte. Dann tauchte die Managerin von Linkobahn auf und gab mir einen ganzen Stapel neuerer Musik aus Skandinavien, darunter auch Linkobahn. Ich erzähle das, weil dann plötzlich etwas passierte. Von oben von der Treppe kam, ich kann es gar nicht anders sagen, ein Wesen herunter. Man sah nur Beine zunächst. Unterhalb der Beine Heels mit geschätzten 16 cm Absätzen. Dann beginnend mit der Hüfte ein schwarzer mit goldenen Pailletten besetzter Umhang, der sich natürlich um den Oberkörper spann und abschloss mit einer, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, mit einer gigantischen Kapuze. Und dieses Wesen hatte die Kapuze hochgezogen über dem Kopf. Man sah rein gar nichts vom Gesicht, vom Kopf, konnte auch keine Konturen erkennen, nichts. Man sah nur diese gigantische Kapuze. Wir wussten freilich, wer sich darunter verbergen würde, denn es konnte nicht mehr lange dauern. Und die britische Soul-Sängerin Lulu James würde die Bühne betreten. Innerhalb ihrer Show warf sie auch dann den Umhang noch kurzerhand zur Seite, so dass sie am Ende stolz und irgendwie unnahbar und trotzdem extrem tough und wie auch immer nur im schwarzen Body da stand und ihre Songs performte, höchst eindrucksvoll. Und wie das klingt ohne all diese Bilder, eben pur, das möchte ich hier bei dieser Gelegenheit ganz kurz demonstrieren. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen ins Palavern gekommen. Lulu James, Be Safe. Forget about your troubled ways. Behave. Don't let the darkness take you into bad. So why you look so well? I forgive your sin. Use me as your guide to the right path with all the crowd. Don't be reluctant to. I forgive your sin. Use me as your guide to the right path without the cross. Don't be reluctant to. 134, Ladies and Gentlemen, ich persönlich finde es super, sich von Joy Orbison beeinflusst zu zeigen. Und aus meiner Sicht hörbar tut das der Österreicher The Clonius, den ich eben gespielt habe mit Alter Ego oder Alter Ego Kate. Joy Orbison direkt hinterher mit seiner ersten 12er aus dem September 2009, Hüff Mango. Österreich stand im Blickpunkt des Eurosonic Festivals 2014, kam mit insgesamt 18 Acts um die Ecke, von denen ich insbesondere einen sehr gerne gesehen hätte. Sein Name ist Kid Rim, dessen Auftritt im Platform Theater konnte ich aber nicht wahrnehmen. Es regnete, es gab zahlreiche Doppelbelegungen und der Weg da hoch in den Norden hätte mich in der entsprechenden Situation schlicht und ergreifend zu viel Zeit gekostet, so dass ich das auf Deutsch knicken musste und bis zum heutigen Zeitpunkt auch keine Musik von Kid Rim hier anbieten kann, zu dessen Crew aber der eben gehörte The Clonius zählt. Im Übrigen hat das österreichische Affin Records Label angekündigt, in diesem Jahr verstärkt auf die Veröffentlichungstube zu drücken. Yes, zwischendurch mal ein brandneuer Drum and Bass Track vom Duo Optiv and BTK. Hier kommt Tap Out. großartiger Track. Optiv and BTK Tap Out aus ihrer 12er mit dem Titeltrack, den ich jetzt hier nicht gespielt habe, Zero Tolerance. Ich hatte erwähnt, ich fahre seit einigen Jahren zu diesem Festival, mag es in seiner Fluktuationshaftigkeit. Es gibt auch Dinge, die mir weniger gefallen. Die osteuropäischen Länder zum Beispiel sind zwar Jahr für Jahr da, aber irgendwie bemerkt man sie nicht richtig, weil sie nahezu ausnahmslos Jahr für Jahr zu ungünstigen, vergleichsweise ungünstigen Zeiten auf Bühnen platziert werden, die die jeweils kleinere ausmachen, wenn zwei denn im Laden vorhanden sind, oder sie spielen irgendwie so ein bisschen versteckt, und das finde ich persönlich etwas bedauerlich. Wo war ich stehen geblieben? Mein Gastgeber. Ich mag ihn sehr und wir kommen gut klar. Er gibt mir immer gute Tipps. Die niederländische Musikszene, die von Groningen betreffend, er ist Schlagzeuger, hat im Musikgeschäft gearbeitet, fotografiert auch. Und ich hatte ihm bei einer Gelegenheit gesagt, wie gesagt, ich komme gar nicht umhin, natürlich auch dich zu erwähnen. Im letzten Jahr war er es, der mich mit Jaco Gardner überhaupt erst bekannt gemacht hatte, mit seiner Musik, die dazu führte, oder was dazu führte, dass ich Jaco Gardner abends dann auf dem Eurosonic sah und mit einem Album im Gepäck nach Hause fahren konnte, um das dann hier gewissermaßen rauf und runter zu spielen. Und ich hatte ihm gesagt, du, wenn ich dich erwähne, so der ein oder andere, der kennt dich schon, ohne dich je gesehen zu haben, Hörer dieser Sendung halt. Und er, ach du redest immer. Und so diese Geschichte. Nun ja, jetzt muss ich noch einmal auf diese Gasse zurückkommen. Ich hatte sie erwähnt, eine schmale, wirklich total dunkle Gasse. Drei schummrige Laternen, sie ist 200 Meter lang, verbindet gewissermaßen die Osterstraat, wo das Vera liegt, der altehrwürdige Club in Groningen, die Osterstraat, mit der Peperstraat, von mir vermutet Pfefferstraße zu Deutsch, und hat sogar einen eigenen Namen, diese Gasse, 200 Meter lang, etwa Papengang, so heißt sie, 2 Meter breit. Nun hatte ich in Groningen im Plattenladen Plato vor einigen Jahren einen jungen Studenten kennengelernt, so beim Plattenwühlen. Wir waren irgendwie ins Gespräch gekommen, es hatte sich gezeigt, er ist auch ein Deutscher, kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, studiert aber in Groningen, wie viele, viele andere deutsche Studenten übrigens auch, was wohl daran liegt, dass es keinen Numerus Clausus gibt. Einige Kurse, Seminare, so wurde mir bedeutet, sind inzwischen zu 90% mit deutschen Studenten bestückt, wenn man das so sagen kann. Die Preise, die Zimmerpreise liegen in etwa so bei 400 Euro für diejenigen unter euch, die das gegebenenfalls interessiert. Wenn man Glück hat, wenn man so ein goldenes Ticket schießt, dann schafft man auch schon mal 250 Euro für einen Platz in einer WG. Fahrradstadt ist klar, kurze Wege, das dazu. Der Ruven, von dem rede ich, der studiert eben in Groningen. Wir waren lose in Kontakt geblieben, hatten uns jetzt vor dem Plato getroffen, waren dann durchs nördliche Rotlichtviertel gegangen. Nicht, was der ein oder andere jetzt denken mag, wir mussten da durchgehen, um zu seiner Wohnung zu gelangen, wo wir dann einen Kaffee getrunken haben. Schöne Musik, unter anderem von Mo Colors bei leichtem Regen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn der Regen aufs Dach schlägt und man hört diese wunderbar relaxten, entspannten Beats von Mo Colors, die ich, vielleicht schaffe ich das noch, ich bin nicht sicher, hier einflechten kann, sonst bei nächster Gelegenheit. Und Ruven hatte mir erzählt, dass eine ganze Reihe von Groninger Clubs so ein bisschen kriseln. Einer ist ja sogar abgebrannt, das Huise Maas, einer der zentralen Clubs in den letzten Jahren. Es hatte Feuer in der Küche über Nacht gegeben. Und sie kriseln so ein bisschen, wer zum Beispiel ins Vera geht, zu einer Disco-Nacht, muss gegebenenfalls damit rechnen, dass er da ganz allein mit bestenfalls 15 Leuten steht. Oben im Norden, ein Club soll finanzielle Probleme haben und so weiter. Ich will das hier nicht vertiefen. Er jedenfalls geht, soweit es eben möglich ist, einmal in der Woche zu einer Session in einen Laden, der heißt De Solder. Und den hat er mir jetzt beschrieben, Treppe rauf und diese dunkle Gasse. Ich gehe diese dunkle Gasse also rein, suche eine Treppe, die ich erst nach längerem Suchen tatsächlich finde. Die schält sich wie aus dem Nichts kommend da an einer Häuserwand hoch. Man muss so 40 Stufen hochgehen, was ich tue, schmale Tür, und dann lande ich in einer unfassbar verwinkelten Kneipe, Teestube, Coffeeshops, so ein Mix aus allem. Und wenn man die ganzen Winkel entlang gegangen ist, ohne Notausgänge, ohne alles, unter Brand, wie sagt man, Polizeischutzgründen in Deutschland, undenkbar, so ein Laden verqualmt bis zum geht nicht mehr, dann sieht man eine Bühne, auf der Leute in freier Improvisation spielen. Ich mochte diesen Laden auf Anhieb, traf auch eine Clique, eine bekannte Clique aus Lingen, die dort vorne an der Theke stand. Einer trank die ganze Zeit Kaffee, sah irgendwie aus, als würde er noch eine Bank womöglich in später Nacht machen wollen. Es stellte sich dann raus, er fuhr nach diesem Festival nachts nach Hause, am nächsten Tag dann wieder hin und so weiter. Nun kam mein Gastgeber. Der kam dann so 2 Stunden später auch in diesen Laden. Wir tranken noch ein bisschen und beschlossen dann gemeinsam den Laden wieder zu verlassen. In dem Moment, wo wir das taten, sprang eine deutsche Frau auf ihn zu und sagte, du musst der Bärtige sein. Und er drehte sich überrascht um, starrte sie an und sagte, ja, ich bin der Bärtige. Denn als solchen, als den Bärtigen, hatte ich ihn, der bürgerlich Richard heißt, hier von Zeit zu Zeit in diesen Post-Groningen-Sendungen immer mal erwähnt. Und sie war wirklich, ich hoffe, ich übertreibe nicht, aber sie war wirklich hocherfreut, endlich ihn, den Bärtigen, kennenzulernen, mit dem ich dann im Dunkel der Nacht verschwand. Wir gingen die einsame Gasse entlang, bei der man sich einmal mehr wünschte, man hätte irgendwie in Selbstverteidigungskursen da am Ende des Tages vielleicht besser aufgepasst oder überhaupt sie mal ins persönliche Programm einbezogen. Master, teach me Kung Fu. We'll be right back. survivors were few. Dem Versuch, wie ich das eben getan habe, eine Szenerie zu beschreiben, kann im Grunde gar kein anderer Track folgen als dieser hier, den ich noch eine Sekunde laufen lassen und der in dieser Form mit einer unfassbaren Geschichte verbunden ist. Mitte der 90er Jahre besucht ein junger Teenager, ein Brite, ein Festival, das Tribal Gathering Festival, auf dem zahllose Acts gastieren. Aber alles, was er von der Nacht, in der er auf diesem Festival ist, mitnimmt, ist die Erinnerung. Einige werden das kennen. Es gibt sowas, die Erinnerung an einen einzigen Titel, der ihn nicht loslässt, den er innerhalb eines DJ-Sets zum ersten Mal in seinem Leben gehört hat, Mitte der 90er Jahre. Es ist der Titel, den ich gerade gespielt habe. Er stammt von den Nasty Habits und war zu seiner Zeit, Mitte der 90er Jahre, ein, ich sag das jetzt einfach mal so plump, absoluter Smash-Hit in Sachen Drum and Bass. Er heißt Shadow Boxing. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Dieser Teenager ist älter geworden und 20 Jahre später, etwa 20 Jahre später, ergeht an ihn, der inzwischen ein Producer ist, die Einladung, diesen Titel von damals, den er nie hat vergessen können aus jener Nacht, diesen Titel neu zu remixen. Und genau das hat er getan. Wir haben entsprechend gehört, die Nasty Habits mit Shadow Boxing im Remix von Om Unit. Und damit zurück zum Eurosonic Festival, nachdem ich eben den Bärtigen erwähnt hatte, meinen Gastgeber, bei dem ich übrigens nicht als einziger zu Gast war, möchte ich jetzt zu einer weiteren Figur kommen, die, wenn ich sie beim Spitznamen nenne, vielleicht so ein bisschen furchteinflößend daherkommt. Aber bitte, er ist ein super smarter Typ. Einige nennen ihn den Einäugigen. Andere wiederum, die zu seiner vertrauteren Umgebung im belgischen Gent gehören, bezeichnen ihn schlicht und ergreifend als den König vom Flaßmarkt. Der Flaßmarkt ist ein kleiner Platz in Gent mit einer ganzen Reihe von Clubs und die Mehrheit der Clubs gehört eben ihm, Gerald, den ich vor einigen Jahren bedingt durch einige Zufälle schon mal habe kennenlernen können. Seitdem sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen und der Zufall wollte es, dass wir am Freitag im Rahmen des Eurosonic Festivals plötzlich wie von Geisterhand bewegt nebeneinander standen in einem Zelt, dem auf dem Haldern Festival, so ein magisches Rundzelt, nicht ganz unähnlich, Magic Mirror, Moulin Rouge heißt es, stand auf dem Fischmarkt, dem Fissmarkt, genau, in Groningen und beherbergte am Freitag, vorgestern also, oder vorvorgestern, wenn man ganz genau

Die Leminanias Musik aus ihrem Album Costa Blanca haben wir hier gerade gehört. Eine Gruppe, die eigentlich eine zweiköpfige Formation ist, live aber mit 5 Leuten auf der Bühne stand. Und da gibt es einen kleinen Minuspunkt anzumerken, den ich hier einfach mal loslasse. Nach jedem Stück entstand so ein kurzes Schweigen, eine kleine Pause, was daran liegt, dass die Sängerin, eine schon sehr charismatische Person, offensichtlich nicht so richtig wusste, wie geht es jetzt weiter. Die Zügel in der Hand haben nämlich der Gitarrist und die Schlagzeugerin. Sie sind die Chefs gewissermaßen dieser live auf ein 5-Piece erhöhten Gruppe. Und das zeigte sich auch nach dem Konzert. Einige Leute wollten sie fotografieren und sie sagte, sie darf nicht fotografiert werden. Sie muss den Rest der Band erst um Erlaubnis fragen. Trotzdem ein sehr magisches Konzert mit Einflüssen, die irgendwo zwischen Ennio Morricone, Jesus and Mary Chain bis hin zu den Velvet Underground sicherlich zu verorten sind. So viel mal zu den gerade gehörten Leminanias. Ich möchte gerne noch einen Typen erwähnen, einen ausgesprochen sympathischen Zeitgenossen, den ich beim Bärtigen als Gast ebenfalls kennenlernen konnte. Sein Name ist Richard. Er kommt eigentlich aus Manchester, wohnt aber seit einer ganzen Reihe von Jahren in den Niederlanden, in der vergleichsweise kleinen Stadt Leiden. Die befindet sich zwischen Rotterdam und Amsterdam, hat etwa 120.000 Einwohner. Und Richard behauptet steif und fest, mit ihm seien damals aus Manchester eine ganze Reihe Hundertschaften regelrecht von Engländern mit rübergekommen nach Leiden. Alles alte Raver, die als in Manchester so langsam die Lichter ausgingen, Manchester daraus wurde, die eben da abgehauen werden aus dem Norden Englands, um sich in Leiden niederzulassen. Man hätte das auch an der Vielzahl britischer Kneipen ablesen können. Englische freilich gäbe es nicht mehr, auch keine schottischen, nur noch Irish Pubs. Nun ja, damit könne er, Richard, sich anfreunden und vielleicht war das auch für ihn Grund genug, in Groningen im Irish Pub, der als Location nicht zum Eurosonic Festival zählte, dort in einer Nacht aufzulegen. Ein Desaster, wenn man seinen Worten glauben darf. Er hatte nämlich nur einen einzigen CD-Spieler, mit dem er die Leute beschallen konnte, und verfiel dann auf die Idee, nach jedem von ihm gespielten Titel Riesengeräusche zu machen, brüllende Urlaute in die Menge zu rufen, um während dieser Laute dann die gespielte CD raus und eine neue CD reinzulegen. Ein wahnsinniger Abend muss das gewesen sein für ihn, der gleichwohl bis tief in die Nacht um 6 Uhr währte. Sein musikalischer Tipp betrifft einen Mann, den ich jetzt gerne spielen möchte. East India Youth. Ich hatte ihn offen gestanden überhaupt nicht auf dem Schirm. Im Februar wird bei uns sein Debütalbum Total Strife Forever erscheinen, das die Briten mir dankenswerterweise schon zugespielt haben. Deshalb kann ich hier daraus bereits Musik spielen. East India Youth. Shopping for farmers. you to cause in light of all that is around me. There's something von East India Youth, ganz sicher in den nächsten Wochen. Es gibt manchmal Zufälle, die sind unfassbar. Ich hatte gerade die Geschichte von technischen Unzulänglichkeiten im Irish Pub seitens Richard als DJ erzählt und prompt kommt der Producer dieser Sendung, Dennis, herein und warnt mich vor, es könne auch hier gegebenenfalls jetzt ein technisches Problem gegeben haben. Dem war aber nicht so. Da haben wir, beziehungsweise ich, großes Glück gehabt. Und selbst wenn es so eingetreten wäre, wäre es nicht ganz so schlimm gewesen wie bei Richard in jener Nacht, der sich zusätzlich noch einem Besucher gegenüber sah, der plötzlich mit ihm während des DJ-Sets über Gott diskutieren wollte. Und Richard sagte dann irgendwann, ich habe keine Zeit. Und daraufhin sagte der Besucher, Gott macht sich große Sorgen um dich. Ich hoffe, abschließend, dass er sich diese großen Sorgen nicht um uns machen muss, dass wir heile, gesund, friedlich durch diese Woche kommen. Ich möchte euch alles Gute wünschen, bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Liebe und Gute, schaue auf die Uhr und möchte schließen mit Musik aus dem Gastgeberland, aus den Niederlanden. Es waren gute Bands da, De Staat zum Beispiel, Mr. and Mississippi, Jaco Gardner. Und wenn ich jetzt eine Fußballplatte spiele, soll das das keine Verballhornung sein, aber ich finde die großartig. Sie kommen von Meindert Talma und De Rode Karten, also die roten Karten. Und im folgenden Track, der heißt Bert van Marwijk, nach dem aktuellen Trainer des Hamburger SV, wird jener, wenn ich das richtig verstehe, eindringlich gefragt, warum werden wir eigentlich ständig Weltmeister im Kartenspielen, im Korfball? Das ist eine spezielle Sportart, ein Mix aus Volleyball und Basketball. Aber warum werden wir nie Weltmeister im Fußball? Alles Liebe, alles Gute, ich bin raus. Ciao. Beste Bondscoach Bert van Marwijk, waarom woon jij wel met je vader? Het wereldkampioenschap klaverjassen.